dunkel, das Herre bestimmen. Das Herre bestimmen. Die Messer dunkel, du lässt noch ein Schuss, wir kamen ja niemand. Wir kamen ja niemand. Es ist uns zu Kudel, der Lammar ist Kudel, mit dem Leben wieder. Mein Walden. Okay.